Hello. Thank you for calling the New York Eye and Ear Infirmary. Appointment located at 310 East 14th Street on the corner of 2nd Avenue. If this is a medical emergency, please hang up and call 911. Para continuar en español, oprima el número uno. Sí. Please hold while I try that extension. Correction, and the sharpest. In an effort to better serve you, please have your medical record number, insurance information, and physician name available. Please listen carefully to all of our menu options as they have recently changed. To make an appointment for our eye and ENT clinics, press 1. If you are calling from a pharmacy, please press 2. For all other departments, or if you need assistance, please press 0. Ich halte jetzt mal die Luft an. Press 3. Admitting, this is Jessica speaking. How can I help you? Hello. Sorry, I'm German. My English is not too good. I'm a visitor of New York. My boyfriend got a hiccup and we don't become this geregelt. Hello. Chris, yes. can you please? Yes, lady. I'm maybe Germany's most famous podcast moderator, and I have a problem with my voice. After nearly 30 or 45 seconds, I have two hiccups. And now I want a Rezept. We are right at the we are in, yes, a live show, in a live, yes, situation. Yes. We need to fix this hiccups. Hiccups, yes. Okay, give me 1 second, because this hospital is just for the eyes, ears, nose, and throat. Yes, but yeah, I'm not a Privatkunde. I'm going to transfer you over to the nurse to see if she's able to see Thank if you. They can take you in, okay? Give me 1 second. Yes, okay, think about, I'm not a Privatkunde. Chris, du hast überhaupt keine Ahnung. Give me 1 second, okay, hold on. Okay. Sie hat doch gesagt, dass es hier ein Hals-Nasen-Ohrenarzt ist, bei dem wir sind, und genau da wollen wir doch hin. Ja, aber nicht, dass sie mir die falsche Bahn... Oh, sorry, pardon. Sorry. Hello, we are Hi. A famous podcast team live, and we have a huge problem. Wait, I'm sorry. You're who? Ricky is my name, and my colleague on my side is Chris, and Chris has a huge problem. He has hiccups. He has hiccups. Yes. Okay. And we must fix it right now, because we won't do now a live show. And okay, these hiccups, this is unbelievable. Every 10 seconds, hiccups. Did he try drinking water? Chris, have you tried drink? Yes? Yes, I drink 4 liters in 50 minutes, but it won't better. Okay. I'm going to transfer you over to the ENT clinic. You can speak Thank to one you. Of your Thank you, darling. Doctors. Okay, oh one God. Sec. Thanks, honey. Okay. Angela. Is that Chloe? Jones put his finger in his eye. Dirtiest fighter in MMA. Hallo, Chris! Hallo, Ricky! Chris, da wollte man uns oder konnte man uns nicht helfen, würde ich fast schon mal sagen. Ich denke auch, da sind ja auch die ärztlichen Tugenden in den USA auch am Ende. Obwohl, die Erste hat es versucht. Sie hat wenigstens mal nachgefragt, ob du schon was getrunken hast. Ja. Aber der Schluckauf ist letzten Endes dann trotzdem jetzt weg, oder? Er ist jetzt weg und ich fühle mich sehr gut. Das ist das Wichtigste jetzt an dieser Stelle, denn ich muss ganz ehrlich sagen, heute im Vorfeld zur Sendung war ich so ein klein wenig nervös. Ich dachte, ja, könnte ganz schön langweilig werden heute. Weil wir keine Themen haben, weil es nichts gab, weil wir nicht Moment mal die Ultimate Fighter richtig Moment. Gesehen haben. Was? Mia schläft halt bei dir, ja. Sonst alles klar? Wie geht's dem Kind soweit? Schnupfen hat das Kind. Okay, und bei dir alles klar? Ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Schön, dass einfach immer so, weißt du, Dienstag ab 20 Uhr kannst du eigentlich jederzeit reinkommen. Ist ja mittlerweile bekannt. Ja, tschüss. Genau, Chris, du hast es richtig erfasst. Ich habe wirklich gedacht, naja, allzu viel haben wir nicht zu besprechen. Ja. Und dann? Passiert's. Warst du auf UFC.com? Nein. Oder, ja, aber erst... Also, es ist wirklich langsam kein Zufall mehr, dass die UFC auf unsere Tugenden und Gewohnheiten und Lebensstile drauf einlenkt. Sie haben jetzt ganz fett auf UFC.com Firestart Energy Gel promoted und das nehmen wir beide ja auch fürs Workout. Ja, genau. So. Nein, was ich festgestellt habe, was wirklich shocking war, Nate Diaz wurde aus den Lightweight Rankings entfernt. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Nachdem es sich ja angehört hat, dass die Verhandlungen jetzt ins Rollen kommen, ne? Naja, zumindest hat Nate Diaz zu Joe Silva gesagt. Ja. Kommt der nächste. Komm doch einfach auch kurz rein um dienstags. Ja, hast einen tollen dicken Bauch. Ich glaube, sowas sagt man als Vater an dieser Stelle. Nate Diaz sagte ja Joe Silva, ich bin wieder ready. Du kannst mich einplanen. Der Manager von Nate Diaz sagte aber, ja, Moment mal, also Nate Diaz ist immer ready. Schon immer ready, genau. Und von Problemlösung kann ja keine Rede sein. Wir wollen immer noch mehr Geld. Und jetzt, passiert Folgendes. Nate Diaz verschwindet aus den Lightweight-Rankings. Dazu kommt natürlich noch, ich habe es ja auch bei den News gesagt, eigentlich hätte man gerne Nate Diaz gegen Donald Cerrone gebookt. Mhm. Nate Diaz hat sich daraufhin aber nicht gemeldet auf dieses Angebot und dann gab es ja noch die Geschichte Jim Miller gegen Nurmagomedov und Nurmagomedov muss ja den Ramadan machen. Ja, und jetzt gibt es Cerrone Miller, ne? Ganz richtig. Aber das ist doch wirklich... Meinst du, die haben wirklich Nate Diaz jetzt entlassen? Kann ich mir gut vorstellen, aber... Was? Du kannst dir das gut vorstellen? Ich kann mir das gut vorstellen, aus dem einfachen Grund, weil mir das ganze Thema auf die Nüsse geht. Ob die drawn, ob die immer Hermann machen, ob es da immer Halligalli gibt um den Diaz, egal welcher Diaz-Bruder. Da gibt's immer Hermann und die drawn auch und das finde ich ja wirklich klasse, aber mir geht das Thema tierisch auf die Klöten. Ist fast Conor McGregor-esque. Ja, aber Nate Diaz, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, er ist halt immer derjenige, oder auch Nick Diaz, der dafür sorgt, dass eine Card interessant wird. Das beste Beispiel ist für mich wirklich dieses Ultimate Fighter Finale im Dezember, das jedem am Arsch vorbeiging, bis fucking Nate Diaz in Octagon steigt. Und ich möchte daran erinnern, dass wir in der darauffolgenden Ausgabe sogar seine Promo, die er danach, muss ich ja fast schon sagen, gehalten hat, bei uns verwendet habe. Und auch wir da, glaube ich, noch 2-3 Folgen später davon gesprochen haben. Sprich, lässt sich die UFC hier nicht dann ordentlich was durch die Lappen gehen? Das kann sein, aber nichts ist größer als die Promotion, würde ich fast sagen. Naja. Wenn da der Manager schon wieder sagt, es gab nie Probleme, es ging nur ums Geld. Also. Nee. Ja, das ist ja auch richtig. Aber dass es nie Probleme gab. Naja, ich meine, das. Wie meinst du das jetzt? Also das. Naja, es gab offensichtlich doch Probleme zwischen Dana White oder Fortitos oder Joe Silva oder keine Ahnung wen und dem Management von Nate Diaz. Naja, gut, klar, es mag vielleicht da irgendwie Auseinandersetzungen geben zwischen dem Management und den Obersten der UFC. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass beide Seiten glauben, den bestmöglichen Deal für sich rausschlagen zu wollen. Ich glaube, das ist das Hauptding. Ich denke, das ist ja immer so, ja. Ja, genau. Und ich denke, dass Dana White ganz genau weiß, was er an Nate Diaz hat. Andersrum weiß ich auch, oder könnte ich mir vorstellen, dass Nate Diaz ganz genau weiß, was die UFC an ihm hat und was die Leute von ihm erwarten. Also, weißt du, also die sind ja nicht seit gestern dabei, sprich, die wissen auch ganz genau, was die Leute von ihnen erwarten. Das versuchen sie natürlich ab und zu auch mal zu delivern. Dazu kommt noch eine gewisse Blödheit, die dann einfach auch noch mit in die Karten spielt. Aber dass es jetzt da große Probleme mit Nate Diaz gab, das kann ich so nicht bestätigen. Sehe ich so nicht. Ich denke, dass für die UFC das mit Sicherheit nicht ein Riesenproblem wird oder so, dass wenn jetzt Nate Diaz woanders hingeht. Aber was passieren wird, ist, nehmen wir mal an, Nate Diaz geht zu World Series of Fighting, WSOF. Also sind wir wieder bei dem Thema, dass eventuell Ex-UFC, große Ex-UFC-Stars zu anderen Promotions gehen, oder wie? Na jetzt pass auf, nehmen wir mal an, der geht dahin. Da kann ich dir jetzt schon hier garantieren, dass ich mir das angucken werde. Ganz einfach aus dem Grund, weil Nate Diaz halt immer eine Show bietet. Ja, das habe ich auch nicht bestritten. Und das wiederum, das kann ich erstens mal nicht verstehen, dass die UFC das einfach so abtut und mit den Diaz-Brüdern holst du ja auch immer ein komplettes Paket, ne? In Octagon-Action, wenn man das überhaupt so sagt, und Trara drumrum. Ganz genau. Ja, das finde ich auch großartig. Also die Diaz-Brüder mag ich auch, wenn es außerhalb der News ist. Also diese ganzen Scheißgeschichten da von irgendwelchen Klassentreffen oder so, das geht mir alles auf die Nüsse. Wenn ich sie dann aber in Vor... Ja, geht langsam irgendwie. Dann. Aber was gibt's denn da noch für Fälle? Solche Fälle? Ja, also ja, ich weiß halt... Jetzt gibt's keinen mehr so richtig. Nö, gibt's auch nicht. Ich finde, bei den Diaz-Brüdern wird halt ganz oft auch ein bisschen übertrieben. Weißt du, also da ist halt sowas wie... Ja, die UFC hat Nate Diaz einen Kampf vorgeschlagen gegen Cerrone und er hat sich daraufhin nicht gemeldet. Ja, wo ist das Problem, denkt man sich dann eigentlich. Mal ganz ehrlich, ja. Wo ist das Problem? Ja, er hat sich darauf nicht gemeldet. Also, Thema ist doch im Endeffekt durch. So, Punkt. Aber bei den einen der Diaz-Brüder wird das gleich schon wieder als Affront gegenüber der UFC ausgelegt. So, weißt du? Also, welche Sachen gibt's doch bestimmt nicht nur einmal. Nee, aber wo ist das Problem, wenn er sich dann nicht meldet? Das ist doch ganz klar. Er meldet sich nicht, also hat er keinen Bock drauf. Kannst einen Strich drunter machen. Weißt du, wie ich meine? Also, naja, ist wenigstens nicht absagen. Dieses nicht melden, das Thema hatten wir erst gestern. Ja, ich verstehe natürlich, was du sagst, aber das ist ja kein Riesending. Also. Nee, du weißt ja nicht, ob es nicht vielleicht schon das dritte oder vierte Mal war. Also, irgendwann geht's mir auch auf den Sack und irgendwann ist auch die Promotion größer als ein Individuum. Also, du bist ja mittlerweile, bist du ja, kann man fast schon sagen. Man kann es so sagen, ich bin mittlerweile so großes UFC-Verantwortlicher, möchte ich fast schon sagen, dass ich die Promotion auf diesem Wege hier mmaradio.de/live, können alle jetzt gerade hören, wie ich das sage, ich verteidige die Promotion, nicht den einzelnen Fighter. Ich bin auf Seiten der Promotion. Ja, ich find's ein bisschen blöd, wenn Nate Diaz weg ist. Oh, ist ja jetzt mal dahingestellt, warum er überhaupt weg ist. Und ob er überhaupt... Das war aber schon interessant, wer, muss man sagen. Und ob er überhaupt weg ist, das kommt noch dazu. Also, er fehlt zwar bei den Rankings, aber es gibt kein offizielles Statement oder sowas. Es wäre ja auch Quatsch, wenn man jetzt darüber spekuliert, ob er die Klasse wechselt, ne? Weil DC wurde ja auch lange im Heavyweight gelistet, noch nachdem er dann ins Light Heavyweight gegangen ist. So sieht's aus. Also da können wir mit solchen Dingern, können wir praktisch jetzt hier nicht handeln. Das ist relativ eindeutig, was da passiert. Der wird entlassen sein. Oder, naja, letzten Endes läuft es darauf hinaus. Entweder wird er entlassen oder ich gucke immer nebenbei gerade noch so ein bisschen. Schlägt das denn große Wellen? Wann ist denn das passiert? Es muss jetzt gerade erst passiert sein. Also ich habe vor einer halben Stunde geguckt, da stand es dann plötzlich. Ja, Hupe geht jetzt. Stand es im Twitter direkt. Was ist bei dir eigentlich los da? Weiß ich auch nicht. Ich dachte, ich bringe jetzt meinen alten Dennis Karlauer. Was, wieso, wie geht der? Was ich gerade gesagt habe. Ja, ist aber lustig. Ich glaube, so gegen 7:30 unserer Zeit ist das Ganze publik geworden. Also es ist brandheiß letzten Endes. Und ja. Also Nate Diaz, wie gesagt, kann man ja kurz runterbrechen. Also ich würde ihn vermissen, definitiv in der UFC. Ich würde mir definitiv auch seinen nächsten Kampf, egal wo das dann wäre, anschauen. Mhm. Aber womöglich würde ich das Interesse dann auf Dauer verlieren oder mir nur noch die Nate Diaz-Kämpfe an sich angucken. Ja. Was wolltest du sagen? Ist denn WSOF größer als Bellator momentan? Weil wir da ja jetzt auch diesen Jake Shields-Fight haben, ne? Ach, das ist so eine Diskussion. Also, größer würde ich nicht sagen. Ich glaube, WSOF ist schon eher die Nummer 3. Ja, Bellator ist etablierter, hat vermutlich, also allein jetzt mit Chandler und Alvarez, das ist ihr erster Pay-Per-View, den sie veranstalten werden, haben sie auf jeden Fall mal zwei absolute, richtige Top-Stars, die nicht in der UFC sind und eigentlich dahin gehören. Also zumindest Eddie Alvarez würde ich da, beide eigentlich, würde ich da verorten. Dann natürlich mit Rampage, so ein Kandidaten, der irgendwie noch nicht so ganz kalt ist, aber auch nicht mehr so richtig... Jetzt sag ich mal, ich glaube nicht, dass wir von Rampage noch einen großen Run als UFC-Champion gesehen hätten oder so. Also von daher, gefühlt ist Bellator WSOF noch so eine Nasenlänge voraus. Aber ich kann es, was die Qualität der Kämpfe oder so angeht, überhaupt nicht einordnen, weil ich es mir nicht angucke. Weil ich habe einfach kein Interesse daran. Das ist also, ich habe mir mal eine Show angeguckt, das ist alles soweit ganz gut produziert, aber das war es dann halt auch schon. Ich habe einfach kein Interesse daran, es langweilt mich. Und gerade der Jake Shields-Fight gegen John Fitch. Ja, das ist ja so ein Nerd-Fight, ne? Es kommt jedenfalls so rüber, als ob viele das so abfeiern als Ground Game Spektakel, und das könnte es auch werden, ja, wobei man, denke ich mal, auch argumentieren könnte, dass, wenn man auf sowas steht, dann John Fitch gegen Usama Paul Harris besser gewesen wäre, weil das wäre ja eigentlich der Kampf gewesen, den sie veranstalten wollten, aber dann hat Paul Harris gesagt, ja, nee, geht nicht. Meine Mutter, die, was hat die nochmal gehabt? Irgendwas hat sie sich wehgetan. Kann nicht kämpfen. Meine Mutter geht's nicht gut. So. Also mussten sie sich was Neues einfallen lassen bei WSOF und haben dann Jake Shields gegen John Fitch gebucht. Und dann habe ich schon ein paar Mal auf Twitter und auch in diversen Foren und Kommentare gelesen, dass das ja echt ein Traumkampf ist und so. Ja, möglicherweise, ich persönlich bin da ehrlich gesagt doch relativ entspannt. Also mir sagt der Kampf nicht zu. Ja, ich glaube, das ist langweilig. Aber vielleicht gucke ich es dann doch. Aber nee, ich glaube es nicht. Nee, ich glaube es nicht. Wenn ich jetzt mal ein anderes Thema kurz anfragen dürfte, ob du das mitbekommen hast, ich bin mir fast sicher, ja. Batch Korea gegen Next Four Women Men. Hast du mit Horst... Das versuchst du jetzt nochmal zusammenzufassen, so dass es auch ein völlig geisteskranker kapiert. Batch Korea, oder wie wir sagen... Battle Korea. Nicht wie wir sagen, sondern so heißt sie halt. Wie man sagt, gegen die nächste Horsewomen-Tante, Shayna Baszler, ist angesetzt für 176. Ja, es wurde vernommen, auch hier im MMA-Radio-Studio zu Stuttgart. Haben wir das angesprochen mit den Fingern mal? Na, ich hab's in den News angesprochen. In den News, ja. Ja, da habe ich's thematisiert. Und ist angesetzt. Könnte interessant werden. Diese WWE oder diese Wrestling Storyline, die finde ich ganz geil, muss ich sagen. Batch Korea, die da one by one von den Horsewomen for Horsewomen rausnehmen will bis zu Ronda Rousey am Ende, das finde ich schon ganz geil. Wobei die vierte von den for Horsewomen, die ist ja nicht in der UFC, ne? Oder ja, Marina, der Nachname, den kann ich immer so schwer aussprechen. Ich übe den Nachnamen, du erzählst weiter. Ja, und zwar hat ja Batch Korea gegen Jasmine Duke bei irgendeiner Veranstaltung in den letzten Wochen sie ja besiegt, welche ja eine der Four Horsewomen ist. Und nach dem Fight hat sie dieses Four Horsemen-Zeichen gemacht und einen Finger weggenommen, dass nur noch drei Finger oben waren. Und da bin ich heiß drauf, so eine Geschichte. Ich finde das ganz geil, dass es gerade bei den Damen ist. Und ich glaube, gerade bei Ronda Rousey wird das auf extremes Gegenliebe stoßen, weil sie ja wirklich ein WWE-Fan ist, durch und durch. Und ja, hat sie ja auch gleich gesagt. Das ist genau das, was die Mädels machen müssen, ja, um einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit auch zu generieren. Das Problem ist halt, aktuell würde ich sagen, gibt's keine Kämpferin, die Ronda Rousey besiegen kann. Darum geht's ja erstmal nicht. Ja doch. Jetzt hast du das Problem. Sie muss ja trotzdem weiter kämpfen. Also wie erzeugst du Interesse in Ronda Rousey Fights, um damit auch einen großen Pay-Per-View zu verkaufen. So. Jetzt kannst du natürlich sagen, Alexis Davis und Ronda Rousey ist alleine die Attraktion. Das funktioniert aber nur so lange, solange jetzt nicht der nächste Pay-Per-View oder der nächste Co-Main-Event, denke ich mal, wird es dann sein bei UFC 175, wieder so endet wie gegen Sarah McMahon. Also nach irgendwie 20 Sekunden und dann ist der Schluss. Aber was du natürlich mit Bette Korea jetzt hast, ist, da kannst du wirklich eine richtig schöne Story aufbauen. Ja, genau. Und die trägt auch, bin ich mir sicher. Ja, wenn jetzt Bette Korea Shayna Baszler besiegt, das wäre auf jeden Fall mal ein Sieg, der gegen eine absolute Veteranin im Oktagon, ja, und auch gegen, sie war ja der Favorit von Ultimate Fighter, was war das für die Staffel, 17 oder 18, also die Tate Rousey Staffel, da war ja Shayna Baszler der absolute Favorit. Also jeder dachte, die marschiert da durch und gewinnt das Ding. Und hat ja dann ihren ersten Kampf direkt verloren gegen Juliana Pena und dann zweimal sich verletzt. Also Das gefällt mir alles ganz gut. Doch. Ist denn die vierte Horsewoman auch im selben, also auch im Bantamweight? Marina, und ich versuch's jetzt einfach mal, Shafir, ich glaube, so wird sie ausgesprochen. Nee, die ist 145 Pfund, Featherweight also. Mhm. Und so wie sie aussieht, glaube ich, dass sie sich damit schwer tun wird, ins Bantamweight schnell runterzukommen. Also Dings, Trainer hier, wie heißt er denn nochmal? Edmund irgendwas hat mal gesagt, dass er das ausschließt, dass Marina jemals im Bantamweight kämpft. Aber schade, ja. Ich meine, das Ding ist halt, sie wird halt auch sehen, wo es Geld zu verdienen gibt. Ja, und ja. Vielleicht findet sie eine Möglichkeit, einfach ein bisschen sich abzuhungern oder was und dann kann sie ja da kämpfen. Mal angenommen, Badge Correa besiegt Shayna Baszler, ist das völlig aus den Haaren herbeigezogen, wenn man dann Badge Correa gegen die vierte Four Horsewomen mit einem Catchfight macht, nur um die Storyline am Leben zu halten? Nee, das ist, glaube ich, Quatsch, oder? Ja, das ja. Ist so. Also da würde ich auch, wenn sowas gäbe, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich weiß ich nicht, da würde nee, also das würde ich so bescheuert finden. Weil das totaler Bullshit ist. Es geht ja nicht um die Story an sich. Es soll ja keine Story erzählt werden. Ist doch alles super, so wie es jetzt läuft. Sie besiegt die, jetzt kriegt sie den Kampf gegen Shayna Baszler und es reicht doch schon. Mehr brauchst du doch schon gar nicht mehr. Zwei Freundinnen von Ronda Rousey besiegt und dann gleichzeitig auch noch Ronda Rousey praktisch mehr oder weniger herausgefordert. Mhm. Ja, was willst du mehr? Darauf kannst du aufbauen. Vielleicht sagen sie nach Shayna Baszler, es kommt natürlich immer auch drauf an, was mit Kat Zingano ist. Darf man auch nicht außer Acht lassen, aber vielleicht entsteht dann sowas wie Kat Zingano gegen Bette Korea und der Gewinner trifft auf Ronda Rousey oder so. Also die Idee, wie sie das jetzt machen, finde ich schon mal nicht schlecht. So. Und es ist kein leichter Kampf für Bette Korea, aber ja, sie hat definitiv eine Chance. Und wenn sie gewinnt, dann bin ich mir sicher, ist sie nicht weit davon entfernt, gegen Ronda Rousey anzutreten. Doch, das würde ich schon so sehen. Was ja im Grunde niemand ist, der mal eine kleine Winstreak hinlegt. Das ja, klar, das ist das große Problem im Bantamweight bei den Frauen. Da fehlen halt einfach Contender für Ronda Rousey. Siehst ja auch daran, dass sie da anfangen mit wie heißt sie denn nochmal? Wen meinst Gina du denn? Carano, dass die jetzt da wieder aus dem Hut gezaubert wird. Und, ja, habe ich auch gelesen, ja. Und ja, das ist ja schon jetzt mittlerweile, glaube ich, gefühlte 2 Monate ein Thema. Das hat doch jetzt Misha Tate irgendwie rausgeknallt, ne? Was? Serrano-Schinken gegen Ronda Rousey. Wie, das war ihr Spruch, oder was? Nee, die hat erzählt, dass das zu diesem Kampf kommen wird. Hat Misha Tate irgendwo erzählt. Ja, also Fakt ist mal so, also da hast du wieder bei uns nicht richtig zugehört, Chris. In deiner eigenen Sendung, ich habe das ja breit thematisiert hier, mit dir zusammen sogar, als wir noch die News in unserer regulären Sendung gemacht haben. Ja, aber diese News mit Misha Tate habe ich vor 15 Minuten gelesen. Nee, ja, aber nochmal, das Thema gibt's ja schon ewig. Also, und das Problem ist ja auch bekannt. Ja. Ja. Das ist, welches, wenn's bekannt ist? Dass sie nicht in der Promotion ist. Doch, natürlich. Sie hat ja einen Vertrag noch von Strikeforce. Ach stimmt, die macht ja jetzt da rum irgendwo, ne? Schauspielerisch oder so. Die ist schon lange, seit 2009 als Schauspielerin aktiv. Das Problem ist einfach, dass sie vorher noch nie auf 135 Pfund war, schon Probleme hatte mit 145 Pfund. Und dass es natürlich ein absolutes Mismatch ist, wenn du ein Mädel nimmst, das seit 5 Jahren nicht mehr gekämpft hat, gegen die wahrscheinlich beste Fighterin aller Zeiten ihr Comeback-Match bestreiten soll, das ist natürlich lächerlich irgendwo. So, aber Ronda Rousey sagt ja, wenn überhaupt sich jemand so einen Kampf verdient, also einen direkten Titelkampf nach einer langen Pause, dann ist es Gina, weil sie für Ronda Rousey so eine Art Koryphäe war und sie bewundert sie und so und sie würde praktisch dann Gina mit diesem Kampf beschenken wollen. Die Idee ist natürlich auch klar, die dahinter steht, dass das würde für extrem gute Pay-Per-View-Verkaufszahlen sorgen, so ein Fight. Das ist alles, um was es da geht. Also Gina Carano wird überhaupt keine Chance haben gegen Ronda Rousey. Da gibt's keine zwei Meinungen. Und was Misha Tate gesagt hat, war ja im Endeffekt nur, dass der ganze Kampf, diese Idee dahinter, völliger Schwachsinn ist und also sie, ich will nicht sagen, macht sich darüber lustig, aber sie sagt schon, der Kampf an sich wäre halt ein Witz. Also hat auch irgendwo recht damit, finde ich, die gute Misha Tate. Allerdings hat sie natürlich auch davon profitiert, so ein bisschen, sag ich mal, nicht die Leistung gezeigt zu haben, aber aufgrund einer Story, ja, oder ja, auf, ja, im Endeffekt aufgrund einer Story da den Kampf bekommen zu haben gegen Ronda Rousey. Also letzten Endes, ja, es ist schwierig. Wenn du so eine Fighterin hast wie Ronda, findest du keine Gegnerin, das ist das Problem. Es gibt zwar noch Cyborg, aber da scheint die UFC keinen Bock drauf zu haben. Und ja, irgendwie musst du halt trotzdem noch Pay-Per-Views verkaufen und Ronda Rousey irgendwo dann wenigstens noch eine Gegnerin vorsetzen, mit der sie irgendwie was machen kann. Und sei es dann halt über eine Story mit Gina Carano, dass sie halt früher da der Shining Star war und Ronda Rousey ist es jetzt. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Deswegen kommt sowas ja mal ganz gut mit Bette Korea, dass die da so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ja. Bin mal gespannt, wie das sich entwickeln wird. Ich sehe gerade auf MMAJunkie.com, dass auch sie die UFC Berlin Banner haben und da muss ich ganz ehrlich sagen, Plagiat. Ist das so? Haben die auch? Die haben die Banner, ja. Naja, da werden ja bestimmt ein paar Leute da aus... Echt? Ich sehe die nirgends. Ja. Bin auch mal schnell drauf gehüpft. Bei mir wird da rechts und oben angezeigt. Ja, ach so, ich habe ja auch einen Adblocker drin. Kann ja fast gar nicht sein, dass da was rauskommt dabei. Ja, gut, wird sich herausstellen, was mit Bette Korea und Ronda Rousey wird. Jetzt soll sie erstmal gegen Shayna Baszler kämpfen. Das ist schon ein ordentlicher Kampf für sie, würde ich mal sagen. Aber Nate Diaz ist das Ding, das... Das lässt sich nicht lockern, ne? Nö, ich würde das scheiße finden. Es wäre halt wieder so jemand, den ich sehr gerne gesehen habe. Automatisch wurde mit so einem Namen für mich immer eine Card extremst aufgewertet. Mhm. Ja, das, ich möchte nicht so weit gehen, dass das so ist, wie wenn GSP oder so auf einer Card steht. Das auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber es ist nicht weit weg davon. Also ich würde mir zum Beispiel niemals eine Card oder einen Kampf entgehen lassen, in dem Nate Diaz mit dabei ist. Das ist halt, ja. Ja, das stimmt völlig, aber ich, wie gesagt, das ist für mich legit. Ich kann mir gut vorstellen, dass da einiges langsam sich angehäuft hat, welches der UFC dazu einfach trieben lassen hat, dass man sagt, der Diaz, verpiss dich. Ja, schade, ist sowas. Und in diesen schweren Zeiten, Chris, gibt's ja auch für dich schlechte Nachrichten. Junior Dos Santos? Dein geliebter, ja. Naja, dann hau raus. Achso, Junior Dos Santos kann leider nicht bei TAF Brazil Final antreten gegen Stipe Miocic. Zwei meiner, die kommen ja beide aus meinem Lager. Und Junior Dos Santos kann das Ding nicht headline, ne? Ist hart. Für die Card, oder? Ich weiß jetzt nicht, was da sonst noch so abgeht, aber das ist doch scheiße. Ich habe mich so gefreut auf den Kampf. Miocic, den ich sowieso abfeier wie sonst was. Und Junior Dos Santos, der, wie du sagen würdest, komplett legit eigentlich ist nach Cain Velasquez. Das finde ich kacke. Kann er nicht mit einer Hand kämpfen? Er hat doch zwei. Ja, wird wahrscheinlich schwierig für ihn werden. ja, für die Card ist es natürlich scheiße, weil die Card hat letzten Endes nur auf diesen Kampf gesetzt. Dos Santos gegen Miocic und natürlich auf das Ultimate Fighter Finale aus Brasilien. Genau. Darf man nicht unterschätzen. Das hat ein gutes Rating in Brasilien. Die Jungs sind letzten Endes da direkt Stars, wenn sie bei Ultimate Fighter mit dabei sind. Also das sind wirklich gute, gute bis okay Ratings. So irgendwo da spielt sich's ab. Ja, heute Morgen schreibt mir unser guter Freund Patrick Stork, sag mal, also die Berlin-Card ist doch jetzt fast eigentlich geiler als die Brasilien-Card. Oder wichtiger. Und ja, kann man im Endeffekt nicht viel dagegen sagen. Also wir haben Musashi, Munoz und Carmon Dolloway als Co-Main-Event und als Main-Event. Und das sind zwei wichtige Kämpfe in der Division. Und den Start der Legacy von Nick Hain. Dann ja, das Nick Hain-Debüt, klar, wie konnte ich das nur vergessen. War mit ja eigentlich nicht mit auch A. für 175 geplant, aber man wollte es ein bisschen vorziehen. Man wollte es, ja, absolut. Eigentlich wollten sie es in Mexiko im Stadion machen direkt, als Main-Event. Wollten sie der sollte sich so eine Maske anziehen von Alberto del Rio, die alte, und dann so reinkommen und sagen, er kämpft gegen jeden. Und dann kommt Cain Velasquez. Und dann gibt's und halt Kane. Den großen Upset. Ja. Also, ja. Nee, das Ding ist halt mit der Tough Brazilian Card, wie gesagt, also da sind halt die Jungs aus dem Haus, aus dem Ultimate Fighter Haus dabei, die sehr bekannt sein dürften in Brasilien, aber für so einen Average Joe, wie du und ich, der sich das anguckt, würde ich schon sagen, dass, wenn ich wählen müsste, ich mir lieber die Berlin Card angucken würde. Also, ja. Das Thema hatten wir ja, als diese Gerüchte umkamen seit der Gamescom 2013. Da hätten wir niemals gedacht, dass wir sowas mal über die Berlin-Card sagen, oder? Ja, das Ding, was ich halt mit Brasilien habe, ist, dass ich in der Regel immer davon ausgehen kann, dass die Cards delivern. Mhm. So, es sind ja auch potenziell ein paar Leute dabei, auf die man sich freuen kann. Honey Jason, Diego Brandão. Sind ja schon trotzdem noch Leute dabei. Und natürlich die Finals, klar. JL Sun und Wanderlei Silva werden da sein. Nicht kämpfen, aber da sein. Und deswegen, Interesse ist bei beiden Cards für mich vorhanden. Die Frage übrigens, was ganz interessant war, habe ich auch mit dem Patrick geschrieben, und zwar, ob Dana White in Berlin sein wird. Und ich habe ja immer gesagt, klar wird er in Berlin sein. Das ist relativ, also der hat ja schon ein paar Mal gesagt, Dana White in Brasilien, da muss er sich nicht um nichts mehr kümmern. Das läuft von alleine. Deswegen ist er halt eher da, wo er noch gebraucht wird. Und dazu gehört natürlich Europa. Das Problem, was ich allerdings sehe, ist, also warum er vielleicht nicht kommt, ist natürlich, das ist ein Ultimate Fighter Finale. Und vielleicht will sich Dana White das nicht entgehen lassen, dem Sieger die Trophäe zu überreichen. Ja. Weil er das ja immer macht. Mhm. So. Andererseits wäre es jetzt auch die Möglichkeit, wirklich Brasilien so ein bisschen noch mehr abnabeln zu lassen. Ja, genau. Und zu sagen, dass es die Alte zum Beispiel macht. Da ist ja jetzt so eine Tussi da. Das ist ja deren Dana White. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Man hat sie ja auch bei einer Pressekonferenz bei der letzten Fight Night in Brasilien gesehen. Und kurz davor wurde sie vorgestellt. Vielleicht macht das auch so. Aber das ist der einzigste Grund, warum ich noch nicht ganz sicher bin, ob Dana White in Berlin dabei ist. Dass er sagt, nee, Ultimate Fighter, da muss ich die Trophäe überreichen, anders geht's nicht. Aber also ich gehe davon aus, dass er in Brasilien ist. Wenn nicht Ultimate Fighter wäre, würde ich sagen, nein, er ist definitiv in Berlin. Jetzt bin ich mir unsicher. So und muss vielleicht, ich sagen. Vielleicht steht ja auch eine. Nee, kannst du ruhig weiter erzählen. Vielleicht steht ja auch irgendwie eine Stammzellengeschichte an, aber das ist natürlich eine Spekulation. Dann würde der das natürlich einem Abwasch machen. Ja, klar. Genau das hat Patrick auch geschrieben, ob er das nicht verbinden kann mit seiner Stammzellentherapie in Düsseldorf. Wird sich dann herausstellen. Also es ist halt die Frage, ist ihm das so wichtig, dass er immer diesen Pokal da überreicht oder diese Statue oder wie man es nennen soll, oder sagt er sich, ja mein Gott, dann bin ich halt einmal nicht dabei, scheiß drauf. Ich würde es mir natürlich genauso wünschen wie alle anderen auch, dass Dana White nach Deutschland kommt, und das hat natürlich nochmal so einen kleinen oder verleiht dem Ganzen nochmal so ein bisschen, ja, auch Wichtigkeit einfach, wenn der Chef da ist, das ist schon nochmal geiler. Ganz klar. Für alle, die auf UFC.de, also auf der Facebook-Seite von der UFC Deutschland-Abteilung, so ein bisschen im Regen stehen gelassen wurden und jetzt hier bei MMA Radio eingeschaltet haben, kann ich euch nochmal erklären, denn die UFC Deutschland-Seite wusste das nicht. Also, folgendes. Immer wieder werden da die Fragen gestellt, kommt denn Joe Rogan und Goldie? Kommen die denn auch? Und Bruce Buffer? Goldie. Ihr dummen Menschen. Also, das haben wir noch 42 Milliarden. Ja, damit meine ich wirklich die Seite von der UFC. Mensch, dann verlinkt doch halt mal so einen Artikel, wo eindeutig drinne steht, die UFC hat für Europa und den Mittleren Osten, ich erweitere hiermit auf Nahen Osten, so bekannt gegeben, dass es dafür ein eigenes Kommentatorenteam gibt und einen eigenen Ring-Announcer. So, das ist Andy Freelander, der macht das Ring-Announcement, und die Kämpfe kommentiert John Gooden und Dan Hardy. Sprich, in Berlin werden wir diese drei Typen sehen und keinen Bruce Buffer und keinen Joe Rogan und keinen Mr. Goldberg. Die einzigste Möglichkeit, die es noch gibt, ist, dass Joe Rogan auch nochmal so eine Stammzellentherapie machen wird, so wie damals, als die Manchester Card anstand und er dann sowieso da war, und dann wird die UFC mit Sicherheit sagen, hey Joe, würde ich fast schon geiler finden, wenn du kommentierst, und der Dan, der kann ja irgendwie hinten fegen oder so. Ja. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass sowas mal passiert. Allerdings bei der nächsten Fight Night in Deutschland, in Europa, und zwar in Dublin, Da bin ich mir nicht so sicher, ob sie es so machen. Aber weil eben das Event als solches brachial wird? Es ist ein ganz wichtiges Event. Conor McGregor hat ja ein legendäres Interview-Duell sich geliefert mit Cole Miller. Auf MMAfighting.com kann man sich das nochmal nachhören. Bei Ariel Helwanis MMA Hour. Also das ist einfach nur Gold. Muss man sich anhören. Weil der Name auch ein bisschen gelogen ist, oder? MMA Hour? Wieso? Naja, geht ja fast. Ach so, ja, länger. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe den Namen falsch gesagt. Ja, stimmt. Es ist eher die MMA Week oder Day oder so, müsste man das nennen. Ist ein bisschen lang, klar, aber ich glaube, so bei einer Stunde beginnt das Ganze. Müsst ihr euch mal raussuchen. Ist wirklich Wahnsinn. Und was Conor McGregor da sagt, ist natürlich erstens mal viel Scheiße, aber was stimmen könnte, ist, dass das am schnellsten ausverkaufte UFC-Event aller Zeiten wird. So. Und dass die Sache wichtig ist, sieht man auch daran, dass sich Fox plötzlich bemüht, dieses Event zu übertragen. Also ist ja ungewöhnlich für so eine Fight Night in Europa. Also sie haben schon erkannt, dass das ein Kampf werden wird, der viel Interesse bei allen Grämen und Hämen, die Conor McGregor auch von uns jetzt in den letzten Wochen einstecken musste, das hat der ganz alleine geschafft, diesen Hype. Ja, absolut. Das muss man sagen, ob man den mag oder nicht, das hat er ganz alleine geschafft. Nach 2 Kämpfen waren es, ne, bisher? Oder 3? 2. 2 Kämpfen in der UFC, sowas. Ne Event, okay, es ist im eigenen Land, scheißegal, so zu headline und dass sich da anscheinend schon die Fernsehanstalten drum reißen, dieses Event übertragen zu dürfen. Hut ab. Ja, das, da kann man wirklich nicht widersprechen. Das hat er hervorragend gemacht, aber er muss natürlich jetzt abliefern gegen Cup. Das ist wahr. Fast so eine Art Druck, die jetzt auf ihn lastet. Gegen Cole Miller. Ja, ist richtig. Also er kann ja im Endeffekt nach dem, was er gesagt hat, nur verlieren. Also, weil jeder geht ja davon aus, dass er da gewinnen wird. Und wenn er jetzt dann, sag ich mal, eine schlechte Figur abgibt da, ich habe schon so ein bisschen die Befürchtung, dass er es schwerer haben könnte, als er denkt. Gegen Cole Miller. Also, es wird mit Sicherheit kein leichter Kampf. Aber wenn er den da irgendwie ausknockt in der ersten, zweiten Runde und aussieht wie der King, ey, dann habe ich nichts gesagt. Und dann reden wir wirklich auch schon von, vielleicht nicht Titelkampf, aber dann noch einen guten Gegner und danach reden wir vom Titelkampf. Er hat ja schon gesagt, er würde gern gegen Dustin Poirier kämpfen, das wäre natürlich hervorragend. Also Top 5 Fighter. Das wäre großartig. Ja, Conor McGregor, Dustin Poirier. Man könnte auch sagen, Conor McGregor trifft auf den Sieger Cub Swanson gegen Jeremy Stephens, was ja auch ansteht, wäre auch wieder legit, weil Cub Swanson haben wir jetzt die Woche mitbekommen. Und Chad Mendes, zwischen den beiden hat sich entschieden, wer jetzt auf Jose Aldo treffen wird. Und dann wurde ja relativ schnell bekannt gegeben, dass Cub Swanson auf Jeremy Stephens trifft. Und dann hat man sich mit Chad Mendes geeinigt, sprich Chad Mendes, Jose Aldo findet in Los Angeles statt, im August, am 2., glaube ich. Ja, vielleicht, wenn der Kampf nicht zu lange geht von Conor McGregor, kannst du im August, Mitte August, September Conor McGregor schon wieder einsetzen. Und er hat dann gesagt, bei der Year's End Show will er um den Titel kämpfen gegen Jose Aldo. Und wenn er diesen Hype aufrechterhält, dann knallt's da aber ganz gehörig in Las Vegas, das weißt du aber. Ja, also er macht's schon richtig, er erzeugt einfach Interesse, ähnlich wie Bette Correa das gemacht hat. Mhm. Kann man einfach nicht abstreiten. Völlig richtig gemacht, ja. Ich muss hier mal ganz kurz was einschieben, weil ich kann jetzt einfach nicht mehr warten, Chris. Ich muss mich mal kurz wiegen, weil, also eigentlich interessiert es mich gar nicht mehr, aber es gehört halt einfach dazu. Es ist letzten Endes ein Ritual. Also ich hau mal hier die Mucke rein und wieg mich dann. Das Wiegungsergebnis, das kenne ich eigentlich schon. Und vor allen Dingen, er hat ja auch sein Ziel schon fast erreicht. Das kann doch nicht wahr sein! Ja? Kommt jetzt, was hat er jetzt? Vielleicht noch ein Ei aus der Hose gefallen, man weiß es ganz genau. Ich finde, jetzt habe ich auch gerade meine Pferde. Kann echt nicht wahr sein, ich mache jetzt hier so 93,4. Ja. 93,4, ja, noch 400 Gramm, dann. Ja, so eine Scheiße. Vor der Sendung habe ich 93,2 gewogen, eine halbe Stunde vor der Sendung. Und da habe ich bis jetzt nichts mehr getrunken. Weil ich dachte, logisch, die 200 Gramm, die schwitzte aus. Am Mikrofon. Ja, nix. Noch es ist aber, es ist ja Wahnsinn, was man beim Joggen ausschwitzt. Also, boah. Ich habe mich mal vorm Joggen und nach dem Joggen gewogen. Es ist, pff. So, Sie haben weiter abgenommen. Sie haben 1,5 Kilo abgenommen. Damit habe ich jetzt 17,6 Kilo abgenommen. Ja. Das muss auch reichen für dieses Segment. Mach mal weiter mit den wirklich wichtigen Themen. Mhm. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz gucken, was ich dann ab morgen für eine Punktzahl habe, ob sich da was ändert. Weil 45 Punkte, das muss ich mal sagen, es wird jetzt langsam interessant. Also so langsam aber sicher muss ich sagen, könnten auch ein paar mehr Punkte sein. Aber es bleibt bei 45 Punkte. Gut. Wir werden das verfolgen, die 400 Gramm noch, dann seid ihr hier erlöst. Ich übrigens auch, ich habe nämlich echt keinen Bock, mich ständig mehr während der Sendung auf die Waage zu stellen. Aber ich denke mal, nächste Woche werden wir die Aktion dann beenden können. Ja. Stipe Miocic, der wartet natürlich jetzt auf den Gegner. Richtig. Wird so ein bisschen darüber spekuliert, ob vielleicht Brandon Sharp einspringen könnte. Mhm. Der sich ja auf seinen Kampf gegen Andrei Orlovsky schon vorbereitet. Das Problem ist halt im Schwergewicht, da stehen ja nicht gleich 3-4 Leute parat, die Richtig. Sich auf den Kampf vorbereiten. Und das andere Problem ist halt einfach, dass Stipe Miocic gegen Brandon Sharp nicht unbedingt gerade ein großer Kampf aber ist. So. Was willst du machen? Was willst du machen? Das hat sich Joe Silver auch nicht ausgesucht. Also der Storky schreibt gerade, dass er Andy Freelander angeschrieben hat und Andy mit ihm ein Bier trinken gehen wird. Mein Beileid. Wieso denn? Ich finde die alle drei so dermaßen scheiße. Ich finde Dan Hardy noch ganz okay. Die MMA-Radio-Karte gespielt. Das finde ich okay, kann man mal machen. Klar, wenn man hier im Chat immer dabei ist, kann man ruhig auch mal sagen, dass man Ricky und Chris gut kennt. Und dann wird der Andy auch gedacht haben, okay. Oh, ja, gut, das stimmt natürlich. Schlechte Blablabla ist halt nichts für mich. Ja. Was ist denn sonst noch erwähnenswert? Ach so, genau, es gibt ja ein Event jetzt am Wochenende wieder. Gibt's ein Event am Wochenende und ich bin nicht gehuckt, muss ich sagen. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, es steht mal wieder eine Fight Night an. Matt Brown kommt zurück nach Rückenverletzung, trifft auf Eric Silva. Eric Silva, du hast zu einem blöden Zeitpunkt angefangen, Eric Silva zu verfolgen, weil der Typ hat auch mal so einen relativ guten Hype kreieren können um sich. Galt mal als möglicher Contender, hat dann aber irgendwie so ein bisschen, ja, hat nicht das gezeigt, was man von ihm erwartet hat. Bis jetzt ging es halt immer ein Sieg, eine Niederlage, ein Sieg, eine Niederlage, ein Sieg, eine Niederlage. Wirklich seine komplette Karriere in der UFC hindurch. Und jetzt kommt er vom Sieg und möchte oder will halt unbedingt gegen Matt Brown seinen zweiten Sieg in Folge mal feiern. Mhm. Das ist natürlich schon gar nicht so leicht, weil Matt Brown, wissen wir ja, sah zuletzt sehr, sehr stark aus. Ich glaube, 5 oder 6 Kämpfe in Folge gewonnen. 6 in Folge gewonnen. Mike Pyle besiegt, Jordan Meehan besiegt, Mike Swick, Luis Ramos, Stephen Thompson besiegt. Also das sind schon wichtige Siege und vor allen Dingen immer beeindruckende Siege gewesen von Matt Brown. Und erinnere dich mal, bevor er sich verletzt hat, sollte er ja gegen Carlos Condit antreten. Mhm. Und das galt ja so ein bisschen als Number One Contender Kampf, kann man fast schon sagen. Kann man schon so sagen. Und der ist eigentlich jetzt völlig weg vom Fenster, Matt Brown. Also du hast jetzt nicht mehr das Gefühl, dass da Matt Brown als möglicher Herausforderer für Johnny Hendricks parat steht. Was hat er denn für eine Verletzung? Irgendwie an der Bandscheibe hat er Probleme gehabt. Ja. Also das ist wirklich interessant jetzt, finde ich. Also weil ich gerade so ein bisschen in Stocken gerate, ich habe mal die Wettgeschichte angeguckt und da gilt Eric Silva als Favorit. Das gibt's ja gar nicht. Das finde ich interessant. Als So-and-So-Guy gegen so einen Streak-Typen? Das finde ich echt interessant. Ich meine, von den Skills darfst du das nicht unterschätzen, was Eric Silva da zu bieten hat. Aber wie du halt schon sagst, Matt Brown hat sich irgendwie, also in meinem Kopf etabliert als Top-5-Guy. So, also mit Top-5-Guy ist jetzt nicht unbedingt sein Ranking gemeint, sondern du weißt schon, also der gehört halt einfach zu den Besten der Besten. Ähnlich wie die New Yorker Welterweight, ne? Polizei. New York's Finest. Und von daher finde ich das schon mal interessant, dass er da nicht hochgerankt wird. Ich gehe übrigens bei diesem Kampf davon aus, dass der großartig wird. Also ich kann nur jedem ans Herz legen, sich Matt Brown gegen Eric Silva anzugucken. Ich glaube wirklich, dass das ein toller Kampf wird. Also da bin ich mir relativ sicher. Da jetzt jemanden zu picken, ist schwierig, weil nach so einer längeren Verletzungspause weißt du nie so richtig, was du jetzt von jemandem zu erwarten hast. Und bei Eric Silva ist es halt so, der sah ja in seinem Kampf, gegen wen war das, wo er so brutal K.O. ging? Gegen Dong-Jung Kim. Da sah er ja zunächst gar nicht so schlecht aus und hat dann diesen, Lucky Punch kassiert. Kann man schon so sagen. Kannst du dich daran noch erinnern, an diesen Wahnsinns-K.O.? Mm-mm. Ja, also wir haben darüber natürlich gesprochen und eigentlich war es eine unglückliche Niederlage für ihn. Sprich, er sah in den letzten drei Kämpfen gar nicht so schlecht aus. Und es ist ein schwerer Kampf für beide, aber es wird ein toller Kampf. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich wahrscheinlich auf Matt Brown setzen. Okay. Ja, ja. Aber den Kampf kann ich dir nur wärmstens empfehlen, der wird super. Ja, geguckt wird er, selbstverständlich. Was schreibt der Patrick? Never change a winning system. Nicht, dass du danach in zwei Wochen wieder 15 Kilo zulegst. Ja, Patrick, da hast du recht, aber wir haben erkannt, wenn ich die News ausgliedere, hätte ich wieder mehr Zeit für eine neue Weight Watchers Weigh-In-Geschichte. Dementsprechend muss ich erstmal was drauffressen. Oder ich versuche wirklich Demetrius Johnson Gewichte. Also, steht ja immer noch im Raum. So, dann Kostas Philippou gegen Lawrence Larkin. Philippou so ein bisschen auf Muffels wegen, ne? Nach zwei Niederlagen gegen Rockhold war das letzte Ding, ne? Ja, wo er richtig scheiße aussah. Ja. Aber irgendwie, diesen Kostas Philippou, den hab ich, der funktioniert bei mir nicht. Also ich weiß, dass viele den schätzen und gut finden und es gilt auch, oder er gilt auch immer so als einer der besten Boxer in der UFC. Aber ich hab nie Lust auf Kämpfe mit ihm. Der interessiert mich einfach nicht, der Typ. Ich weiß auch nicht, ich finde den tierisch nervig. Aber das liegt auch daran, guck mal, gegen Francis Carmont, das war halt echt Dreck. Muss man war das nicht dieses Ground Game Ding? Ja, ja, ganz schlimm. Ei, ei, ei, ei. Aber davor hat er halt auch einige Siege einfahren können. 5, jetzt 2 Niederlagen. Jetzt gegen Larkin. Der hat gegen Brett Tavares verloren. Davor gegen Chris Camozzi und Robbie Lawler gewonnen. Aber auch gegen Francis Carmont. Also der Co-Main Event hookt mich nicht. Ja. Der huckt mich nicht. Das kann ich mir jetzt auch nicht schönreden. Das nächste Ding, das sehe ich jetzt zum ersten Mal paradoxerweise. Und der Crookshank, hatte der nicht das letzte Mal so eine Prelim-Mega-Performance? Ja, Wahnsinns-Knockout mit so einem Spinning. Ja, genau. Den mag ich. Ja, und der Eric Koch ist auch gut. Koch? Ja, ich weiß nicht, aber ey, da habe ich immer keinen Bock drauf auf dieses. Ja, aber es ist so schlecht. Man Koch kann doch wohl mal sich bemühen und Eric Koch wenigstens sagen. Er heißt halt Eric Koch. Das ist ja echt eine Frechheit. Ja, aber auf Darren Cruikshank freue ich mich auch richtig, aber erst jetzt wieder. Denn der hatte zunächst auch so ein bisschen seine Probleme in der UFC, hatte ich so das Gefühl. Also so richtig gut gefallen hat er mir nicht. Und ich dachte auch irgendwie gegen Mike Rio, also jetzt muss er irgendwie mal hier langsam in Fahrt kommen, sonst sehe ich keine große Zukunft für ihn in der UFC. Und mit diesem Kampf gegen Mike Rio hat er komplett das Blatt gedreht oder gewendet. Und ich freue mich jetzt richtig auf seinen Kampf gegen Eric Koch, der ja auch eine tolle Performance gezeigt hat gegen Raffaello Oliveira. Auch schneller Knockout, ist gar nicht so lange her, auf der Rousey-Card. Weißt du es noch? Ja. Ja, und ja. Das ist auch wieder ein Kampf, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ich weiß noch, wie ich diesen Prelim-Fight gesehen habe von Darren Cruikshank gegen Mike Rio. Da habe ich es erst auf dem iPad geguckt und Sandra hat irgendwas auf dem Fernseher geguckt. Da habe ich gedacht, Alter, die nächste Runde. So lang ging der gar nicht, ne? Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen verpennt. Ich wollte es dann unbedingt auf dem Fernseher weitergucken, habe es dann irgendwie auf dem Apple TV. Du meinst jetzt den Cruikshank-Kampf? Genau, gegen Mike Rio. Ah, ich muss mal gucken, wie lang der ging. Zweite Runde, kann das sein? Ja, zweite Runde TKO, genau. Sowas. Auf jeden Fall, ich wollte ihn unbedingt dann auf dem Apple TV weiter gucken, weil der Kampf so cool war. Irgendwie dann war es dann auch schon zu Ende, als diese ganze Airplay-Geschichte dann rumgerödelt ist und HDMI-Channel switchen und so. Und dann war ich traurig. Habe ich mir aber dann nochmal angeguckt. Ich finde den super. Ja, das ist also wirklich ein Kampf, der könnte, der hat das Potenzial zum Fight of the Night. Da freue ich mich drauf, absolut. Schönes Ding, ja. Ja, so haben wir schon drei Kämpfe. Zwei aus drei Kämpfen. Ja, wollte ich gerade sagen, also Filippo. Tim Means gegen Neil Magny. Yo, Neil Magny, ich glaube, die letzte Geschichte von ihm war gar nicht so verkehrt. Muss ich mal kurz nochmal herholen hier, die Geschichte. Ja, genau, da hat er gewonnen gegen Umalatov. Via Decision. Beileid. Aber ich habe den irgendwie abgespeichert als guten Kampf. Neil Magny gegen Umalatov. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Egal, interessiert mich aber jetzt erstmal nicht, aber hab auch nichts gegen den Kampf. Finde gut, dass da die leichten Jungs... Ach, 170 Pfund ist gar nicht so leicht, wa? Naja, gut. Sag mal, was haben die anderen hier? 185 ist Light Heavyweight, ist Middleweight. Dann mit 155 Pfund Eric Koch gegen Darren Cruikshank. Sind die leichtesten auf der Card. Ja. Nee, Quatsch. Luis Smolka gegen Chris Carriasso. Flyweight-Kampf. Gute Mischung. Ich finde es gut, wenn mal so ein paar leichte Jungs mit dabei sind. Und Saul Poilievre natürlich gegen Ruan Potts, weiß ich nicht, wer das ist. Ich glaube, der feiert sein UFC-Debüt, würde ich mal fast sagen, wenn ich von dem noch nie gehört habe. So sieht's aus. Und Saul Poilievre kommt ja von einem wichtigen Sieg und beeindruckenden Sieg über Pat Barry. Den hat er so derbe K.O. geschlagen. Weißt du das noch? Wo er die ganze Zeit auf Pat Barry eingeschlagen hat. Pat Barry lag auf dem Boden mit dem Rücken praktisch. Ja, und ja. Saul Poilievre hat auf den so eingehämmert die ganze Zeit. Das sah zeitweise schon gefährlich aus. Davor bei seinem UFC. Nee, das war gar nicht sein Debüt, sondern sein zweiter Kampf in der UFC. Gegen Nikita Krylov hat er diese ganz schlechte Performance gezeigt, weil er sich eine Rippe vorher gebrochen hatte. Aber wenn Saul Poilievre so auftritt wie gegen Pat Barry, wird der Kampf sehr unterhaltsam werden. Kleine Anmerkung noch, Pat Barry hat am Wochenende sein Glory-Debüt gefeiert und einen herben Punch einstecken müssen und ging schwer K.O. Gegen schwer K.O. habe ich mich ein bisschen geärgert. Pat Barry. Glory ist übrigens eine kleine Guck-Empfehlung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja so ein bisschen Zeit gehabt am Wochenende und habe ich mal ein bisschen so reingeguckt und muss sagen, holy shit. Also fast jeder Kampf endet via Knockout. Oh. Es werden unfassbare Kicks gezeigt. Ich habe dir ja ein Video gezeigt. Einen hast du mir geschickt, Kick. Ja. Also das ist eine großartige Sportart. Vielleicht erweitern wir unser Repertoire bald noch um Kickboxen, Chris. Also, ich muss echt sagen, es war eine tolle Veranstaltung. Also wenn du die Möglichkeit hast, dir Glory reinzuziehen, mach das mal. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Ja, also Maincard würde ich mal so zusammenfassen. 6 Kämpfe sind das. 3 interessieren mich. Bei 2 Kämpfen kann ich mir vorstellen, dass die ganz gut wären. Und Philippou gegen Larkin, my ass. Ja, doch, das könnte ich so sagen. Dann haben wir noch den berühmt-berüchtigten Prelim-Main-Event. Ja. Ed Herman gegen Rafael Natal, der ja jetzt zurückkommt nach der Niederlage bei, was war das, Fight for the Troops, hieß es? Ja, gegen Tim Kennedy. Mhm. Magst du dich noch dran erinnern, oder? Ja, mag ich noch. Main-Event, ne? Richtig, richtig. Und Ed Herman gegen Taylor Slates zuletzt zwar verloren, aber interessanter Kampf. Ist auch ganz nett, kann man sich mal angucken. Hier Daryl Montagu gegen Horiguchi. Ja. Cabral. Guck mal, der spielt ja gar nicht Fußball. Jan Cabral trifft auf Zach Cummings. Ich mag Zach Cummings. Freue ich mich also auch drauf. Und Eddie Wineland gegen Johnny Eduardo. Das könnte ein richtig geiler Kampf werden, weil Eddie Wineland, weißt du, hat ja zuletzt noch im Titelkampf gegen Hennen Barrow gekämpft. Mhm. Kannst du dich erinnern? Ja. Ja, ist gar nicht so lange her. Danach letzter Barrow-Fight. Nee, der davor. Oh, letzter. Ja. Danach gegen Yves Jabouien gewonnen. Und jetzt dieser Kampf, der wirkt auf mich so ein bisschen auch, hol dir mal den Knockout. So wirkt er auf mich. Johnny Eduardo. Habe ich auch noch nie gehört. Habe ich den schon mal gesehen in der UFC? Hat aber schon mal Statistiken hier bei UFC.com. Ja, das ist richtig. Der gegen Jeff Curran gewonnen und gegen Rafael Assunção verloren. Ich habe mich da irgendwie abgemeldet, glaube ich, wenn der gekämpft hat. Ja, aber trotzdem, Eddie Wineland muss man sich natürlich angucken. Sprich, die Fox Sports 2 Prelims, die sind eigentlich ganz ordentlich. Mhm. Für mich jedenfalls. Ich mag Zach Cummings, der ist dabei. Eddie Wineland muss man sich angucken, gibt's nichts anderes. Und Herman gegen Natal ist auch ein wirklich guter Prelim-Main-Event. Doch. Was mich ein bisschen wundert, dass bei den Early Prelims Manny Gamburian gegen Nick Lance auf der Card steht, also so weit unten, das wundert mich schon ein bisschen. Nick Lance hat ja zuletzt gegen Chad Mendes gut mitgehalten, so muss man sagen. Erinnerst du dich, Chad Mendes, da waren alle so ein bisschen enttäuscht von seiner Performance. Ja. Zuerst sah es so aus, als ob er mit Nick Lance kurz einen Prozess machen kann. Danach hat er so sich ein bisschen schwerer getan. Nick Lance ist ein richtig guter. Und Manny Gaburian ist eigentlich auch ein guter Kandidat für so einen Kampf. Wundert mich, dass die so weit unten angesiedelt werden. Early Prelim Main Event, wenn du so willst. Ja, ja. Wahrscheinlich sehen sie es wirklich so, dass sie da auch noch was bieten wollen. Oh Gott. Okay, also ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn Herman und Natal und auch Gamburian gegen Lance auf der Main Card genannt werden. Selbst Wineland hätte ich mir jetzt, also wenn ich die drei noch mit hochziehen dürfte und dafür Philipp Larkin, Carriasso, Smolka, obwohl da habe ich eigentlich schon Bock drauf auf den Kampf. Ja, also ne, ja, okay. Was haben wir sonst noch jetzt hier? Justin Sellers trifft auf Ben Wall und Anthony Lapsley gegen Albert Tuminov. Albert, sein Spitzname ist natürlich Einstein. Unglaublich, wie bescheuert manche sind. Albert Einstein Tuminov. Ja, selbstverständlich. Ja, ja. Albert Einstein. Bin mal gespannt. Was hat denn der zu bieten? Ob der mit einer Tafel irgendwie zum Oktagon kommt oder so. Albert Einstein hat gegen Alcantara verloren. Beim Jonglier-Contest mit dem Ball. Ja, also insgesamt, ich finde die Card ist nicht so schlecht. Im ersten Moment, ja, das ist ganz oft so, dass man sich so denkt, oh, direkt deep ist die Card jetzt ja nicht und so richtig Bock habe ich auch nicht drauf. Aber wenn man sie dann so mal durchgeht, ist die Cincinnati Fight Night durchaus ein schönes Event, was man sich angucken sollte. Also, viel schlechter als die UFC 174 Card ist sie nicht. Ja, stimmt. Das stimmt. Da bin ich ja mal gespannt. Das wird nicht Desaster, aber es wird schon eher, orientieren sich eher nach unten bei den Buys, kann ich mir gut vorstellen. Die 174 Card ist wirklich. Johnson gegen Baugatino für Main Event. Ich meine, McDonald Woodley ist halt richtig geil. Das, ja. So. Aber dann, Orlovsky Sharp. Teresa Orlovsky. OSP, Jimmo, also nee, da passiert nicht viel bei mir. Der Main Event, ich meine, Johnson Bagotinov, ja, habe ich schon Bock drauf, ganz klar, aber es ist eher so eine Fox, UFC und Fox Geschichte, habe ich so, ja. So fühlt sich das für mich an, das fühlt sich nicht an wie ein fetter Pay-Per-View, aber es wird natürlich dieses Big-Time-Feeling mit Sicherheit wieder aufkommen, wie es bis jetzt immer eigentlich war. Also von daher, da habe ich dann schon noch Hoffnung. Ich bin ja richtig heiß auf die Albuquerque Fight Night. Da bin ich so heiß drauf. Ja. Entschuldigung, ich dachte, du redest länger. Nee, das war es im Prinzip auch schon. Weil Benson Henderson gegen Rustam Khabilov und das Co-Main-Event, höchstwahrscheinlich der letzte Fight von Diego Sanchez. Da freue ich mich so drauf, die Albuquerque-Card. Das ja, wird so schön. Gut. Die ist schön. Gut, ja. Ansonsten gibt's auch nicht viel, was wir hier noch besprechen müssen. Das ist wahr. Ich guck mal kurz, ob es Neues gibt im Fall Nate Diaz. Da wird mittlerweile spekuliert, ob Nate vielleicht eine Klasse nach oben geht, um dann wirklich gegen Josh Thompson kämpfen zu können. Das ist auch so eine Geschichte gewesen. Hast du mitbekommen? Nee. Josh Thompson hat einen Tweet geschrieben. Samstagnacht. Und hat in dem Tweet geschrieben, also at Nate Diaz, I knocked out your brother, I knocked your bitch ass out in San Jose, July 26th, let's do it, bitch, San Jose versus Stockton, yup, fuck you, Nick Diaz. So, das hat er an Nick Diaz geschrieben. Und später, das ist aber eigentlich nicht so Josh Thompson-like, so finde ich. Genau, genau. Und später schrieb er dann, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich so nie über einen Fighter schreiben würde. Mein Telefon wurde mir letzte Nacht gestohlen. Und richtig, der es gestohlen hat, hat sich gedacht, Alter, ich habe ein Telefon gestohlen. Das Erste, was ich mache, ich schicke Nick Diaz einen Tweet. Ja. Das ist doch die Idee. Also, das ist Bullshit. die Geschichte glaube ich kein bisschen. Und auch Nate Diaz glaubt diese Geschichte nicht, denn der hat geschrieben, du warst besoffen und hast Scheiße geschrieben. Als du aufgewacht bist, hast du dich erschrocken. Und dann, die Hashtags sind toll. Backpedaled, sorry ass little bitch, what really happened? Hashtag be real. Großartig. Und daraufhin schreibt Khabib Nurmagomedov, mein Handy wurde letzte Nacht nicht beim Dinner gestohlen und ich fordere beide Diaz-Brüder heraus. Anytime, any place, any weight. It's not problem, hat er geschrieben. Also besser können eigentlich nur wir Englisch sprechen. Ja. Ja, also schöne Geschichte, aber ich glaube, Josh Thompson auch kein Wort, dass sein Handy geklaut wurde. Weißt du, Kuckuck, was passiert ist? Er wird so ein bisschen spekuliert, ob möglicherweise irgendein Kumpel oder so sich einen Spaß erlaubt hat. Ich gehe davon aus, dass er irgendwie feiern war, hart angetrunken war und dann mal den großen Pimmel raushängen lassen wollte. Ja, kommt schon ein bisschen komisch rüber, die Geschichte. Ja. Aber hey, mein Gott, dann steh halt dazu. Ich meine, das ist das Problem, was ich ja auch bei Don Johnson, würde ich so sagen, aber John Jones eigentlich wäre der richtige Name. Jones. Ey, da bringt er dieses Video, ja, wo wir heute zur Einleitung diesen Ton gespielt haben. Und nimmt's dann wieder von seinem Instagram-Account runter. Das verstehe ich dann nicht. Ich meine, komm, lauf doch damit weiter. Also, das funktioniert doch. Ich meine, es ist doch okay. Die Leute finden es doch auch lustig. Also, es ist doch jetzt nicht so, dass alle denken, ach, das darf er aber nicht. Also, die so denken, das sind völlig geisteskrank. Ich meine, von was reden wir ja eigentlich? Er hat zweimal Glover Teixeira im Auge rumgefummelt, hat danach seine Warnung bekommen und danach hat er nicht im Auge rumgefummelt. So. Mhm. Gibt's in den News am Samstag übrigens dann auch exklusive O-Töne von oder beziehungsweise Äußerungen von, wie heißt er denn, Glover Teixeira zu der Augengeschichte. Weil Glover will jetzt ein Rematch. Er will jetzt ein Rematch. Ja. Ich kann's ja kurz erzählen. Er hat halt gesagt, ja, ich wusste zwar, dass ich jetzt hier gerade die Runden verliere, aber ich weiß halt auch, dass ein Schlag alles verändern kann, aber es ist so schwer, den Schlag zu landen, wenn man immer Angst hat, dass man ins Auge gestochen wird. Ja, gut, das ist eine Schlampe, der Typ. Dann hat er gesagt, ich dachte wirklich, dass ich mein Auge bei solchen Aktionen verletzen könnte. Ja, also wenn ich da mal haue, dass ich dann ins Auge gepiekst werde. Deswegen will er jetzt ein Rematch. Er wird zwar noch 2-3 Mal vorher kämpfen, aber danach wieder gegen John Jones kämpfen. Lass mich mal 2-3 Mal kämpfen. Ja, keine Ausrede ist. Also wenn ich einen Champion, wenn ich dann irgendwann wirklich nochmal gegen ihn antreten wollen würde, nicht auf die Palme bringen möchte, dann ist es John Jones. Ich glaube, wenn der mal richtig ausrastet. Er tötet dich. Er tötet dich. Ja. Mit Eye-Pokes. Und ich finde, das ist jetzt ein schöner Sendungsabschluss. Der steckt dir den Finger in den Po und dreht ihn. Schönes Schlusswort, stimmt. Ja, so schön, dass ich direkt die Abschlussmusik noch nicht gefunden habe. Aber jetzt, Chris. Ich sag tschüss. Ich auch. Oh, das ist ja schon fast ein Reim. Ja. Ja. Cole Miller. In der 91. Minute.